Wünsche und Toleranz, ein Stückchen freier zu sein. Man hat uns zu sehr kontrolliert, mitgesessen, fast ausradiert. Es wird nicht gesehen, was wir wollen. Es ist simpel und ganz schlicht. Wir wollen leben, das ist alles. Wieso können wir das nicht? Oh. The control is too much. We want to leave. But they're knowing they destroy us.

Thank you.

Yeah.